Also auf dem Land, das ist ja so eine Sache. Keiner weiß ja, was da noch los ist. Also haben wir uns gedacht, schicken wir den Christoph mal los. Er soll sich das Ganze mal angucken. Und was dann bei der ganzen Sache rausgekommen ist, hören wir jetzt. Oder jetzt halt. Oder? Na dann, jetzt halt. Ja, ziemlich.